Die Ausstellung der koreanischen Briefmarken zum 70. Gründungstag der Kim Il-sung-Universität wurde am 21. September in der Kim Il-sung-Universität eröffnet. In der Ausstellungshalle ist ein Foto von der Briefmarke mit den Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il zu sehen. Zur Schau gestellt sind die Briefmarken über die revolutionäre Geschichte vom Genossen Kim Il-sung, der durch den langjährigen blutigen anti-japanischen Kampf die Heimat befreit und die Neugestaltung des demokratischen Korea, den Vaterländischen Befreiungskrieg und den Aufbau des Sozialismus zum Sieg geführt hatte. Ausgestellt sind auch die Briefmarken über die Geschichte der Fürsorgen von Kim Il-sung, der die Kim Il-sung-Universität gegründet und sich für die Verstärkung und Entwicklung der Uni bemüht hatte, und über das heilige revolutionäre Leben und die unvergänglichen Verdienste des Genossen Kim Jong-il, der die TVRK in ein politisch und ideologisch starkes Land und in eine unbesiegbare Militärmacht verwandelt hatte. Es gibt auch die Briefmarken über die bewundernswerte Realität der TVRK, in der epokale Umwälzungen beim Aufbau eines starken sozialistischen Staates zu erleben sind, und die Briefmarken über die Heldentaten der Armee und des Volkes, die bei der Verteidigung des Landes und beim Aufbau des Sozialismus Wunder und neue Taten vollbringen. Neben diesen Briefen sind auch die Briefmarken unter verschiedenen Themen da, die die Briefmarkensammler in der Stadt Pyongyang präsentiert haben.